Ihr Lieben, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, um 1, ganz pünktlich. Und wir bitten, die Verspätung im Fernsehen zu entschuldigen. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0180 5678 111. Und ich unterhalte mich gerade seit einigen Minuten schon, etwas länger, mit der Margit. Und der Margit geht's gar nicht gut. Sie kommt aus einem großen Haushalt, 10 Kinder, ne, waren bei euch im Haus, Margit. Ja. Und davon waren 6 Mädchen. 6 Mädchen, 4 Jungs. Diese 6 Mädchen sind von dem Vater, ich will sagen, bis hin aufs Schlimmste missbraucht worden, sexuell missbraucht worden. Ja. Der Vater saß 3-mal im Gefängnis. Mhm. Insgesamt 7, 8 Jahre, hast du gesagt. Ja. Mhm. Ein Mädchen, eine Schwester, hat sich das Leben genommen aus Kummer, aus Verzweiflung. Aus Verzweiflung, weil sie wusste, mein Vater kommt wieder heim. Genau. Und sie hatte Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Dass sie ihm gegenübersteht. Genau. Und du bist 44 Jahre alt. Genau. Und hast, das hast du mir gerade gesagt, bevor die Fernsehzuschauer sich dazugeschaltet haben, du hast heute auch manchmal noch Angst vor ihm, obwohl du gar keinen Kontakt mehr zu ihm hast. Nein, ich habe keinen Kontakt mehr. Mhm. Wir hatten mal Kontakt, mein Mann hat zu mir gesagt, er sagt, um Gottes Willen, das sind deine Eltern, komm, wir fahren wieder hin. Da sind wir wieder mal hingefahren und er benimmt sich unmöglich. Margit, das ist kein Argument, das sind deine Eltern. Wenn ein Mann so ein Unheil angerichtet hat, dann brauchst du zu dem keinen Kontakt mehr haben. Und du brauchst auch zu deinen Eltern, zu deiner Mutter keinen Kontakt mehr haben. Du hast gerade erzählt, dass deine Mutter die ganze Zeit gesagt hat, ihr, die Mädels, seien daran schuld gewesen. Genau, sie hat uns nicht geglaubt. Wie schlimm, wenn ein Mann 3-mal vor Gericht stand und wenn 6 Mädchen missbraucht worden sind, wenn dann eine Frau, eine Mutter noch sagt, dass die Kinder daran schuld sind. Das ist fast schon genauso ein Verbrechen wie das, was der Mann da angerichtet hat. Weißt du, ich habe einen Sohn. Mhm. Der wird dieses Jahr 25 Jahre. Mhm. Mein Sohn hat noch nicht gewusst, was war. Mhm. Und er hat es durch meinen geschiedenen Mann erfahren. Mhm. Weißt du, was da los war? Mein Sohn, der hat gesagt, Mutti, wie konntest du das machen? Und er hat keinen Kontakt zu seinem Opa und seiner Opa. Und seine Oma und sein Opa, keinen Kontakt. Der will keinen Kontakt. Er hat gesagt, Mutti, um Gottes Willen, was du da durchgemacht hast, warum bist du wieder hin? Mhm. Mhm. Hat der Junge das intuitiv schon richtig beurteilt. Ja. Ja. Er hat voriges Jahr im November geheiratet, hat gesagt, ich lade meine Oma und Opa nicht ein. Mhm. Mhm. Sehr richtig so. Aber weißt du, wie fertig ich irgendwo bin? Du hast mir gerade gesagt, dass du so einen netten Mann hast und dass der dir so sehr hilft in der ganzen Angelegenheit. Also wenn ich den nicht hätte. Du hast mir aber auch gesagt, dass du in all diesen Jahren, nach diesen schlimmen Jahren, noch kein einziges Mal bei einem Psychologen warst. Ja. Und ich wollte dich nicht. Margit, ich verstehe das. Du hast Angst. Das rollt doch alles wieder auf. Mhm. Aber vielleicht ist das der Weg für dich, dieses Ganze endlich mal einigermaßen zu verarbeiten, indem du das mit jemandem, dem du vertraust, den du gut findest, das nochmal alles besprichst. Guck mal, wir unterhalten uns jetzt hier 10 Minuten, wir beide, und du sagst zwar, ich bin weit weg und anonym, sicher, aber das ist ja vielleicht schon mal ein so ein Schritt in diese Richtung für dich, das Gefühl zu entwickeln, mit jemandem darüber so zu reden. Ja, es hat aber viele Jahre gedauert. Gell? Ja. Also ich finde das schon mal sehr mutig von dir, dass du hier anrufst. Weißt du, ich kann auch irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich bin auch irgendwo... Ich könnte mir vorstellen, du bist 44 Jahre alt, dass die letzten 20, 25 Jahre dieses Thema da immerzu in deinem Kopf war. Immer, ne? Guck mal, mein Mann und ich traue mich vor meinem Mann nicht richtig auszuziehen. Mhm. Also ich schäme mich vor meinem Mann. Schläfst du mit deinem Mann denn? Ja, seit 2 Jahren nicht mehr. Und da gibt es mit Sicherheit auch einen Zusammenhang mit all dem, was du... Ja. Bestimmt nicht, weil du deinen Mann nicht lieb hast. Ich liebe meinen Mann ohne Ende. Siehst du, ich bin so dankbar für alles. Deshalb meine ich, Margit, solltest du nicht nur für dich, sondern auch für deinen Mann und für eure Ehe, solltest du etwas unternehmen. Und dieses Unternehmen heißt, dass du dir einen guten Psychologen suchst, zu dem du gehst, mit dem du reden kannst. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Da werden wir versuchen, dir gleich noch ein bisschen zu helfen. Aus welchem Bundesland rufst du an? Wie bitte? Aus welchem Bundesland rufst du an? Thüringen. Aus Thüringen, ja. Mhm. Du weißt ja, wenn du meine Sendung kennst, und du kennst sie ja, dass ich im Hintergrund immer einen Psychologen habe. Ja, das weiß ich. Weißt du, heute ist das Elke. Und die Elke ist ausgestattet mit ganz, ganz vielen Adressen und Telefonnummern. Und ich möchte, dass du gleich mit der Elke sprichst. Nochmal über dich. Du kannst gerne mit ihr auch länger reden. Und dann kann die Elke dir ein paar ganz konkrete Ratschläge geben, wie du an einen guten Psychologen kommst. Aber weißt du, wie das ist, wenn du im Gerichtssaal stehst, ne, ich meinen Vater selber zweimal angezeigt habe und meine Mutter nicht glaubt. Und er steht vor mir mit Handschellen. Ich sehe das immer jede Nacht vor mir. Du hattest so Angst? Ja. Ich habe auch Angst, dass er irgendwann wieder vor der Tür steht. Ich habe nächste Woche mit meinem Mann den 16. Hochzeitstag, glücklichen Hochzeitstag. Ja. Und im April, am 20. April habe ich Geburtstag. Und da habe ich Angst, dass meine Eltern wieder vor der Tür stehen. Ach, die kommen auch noch zu dir? Ja, das ist doch das. Dann beauftrage deinen Mann, dass er sie hochkant rausschmeißt. Und sagt dein Mann, er soll denen sagen, dass sie sich nie wieder bei euch blicken lassen sollen. Die kommen doch hierher. Das ist es doch auch. Ich mag doch nicht, dass sie kommen. Und dann einmal bin ich von der Arbeit gekommen, mein Mann sagte mir, du hast Besuch, und da waren sie da. Aber dein Mann hat sie reingelassen. Meine Mutter hat er reingelassen. Ja, er soll niemanden reinlassen. Die haben bei euch nichts mehr zu suchen. Und wenn du denen vielleicht vorher, damit gar nicht die Situation entsteht, schreib dir noch einfach einen Brief, dass du sie nie mehr wiedersehen, dass du ihnen Hausverbot erteilst. Du willst sie nicht mehr sehen, basta, Schluss, aus. So einen Brief habe ich ihm schon geschrieben, aber nicht abgeschickt. Ja, dann schick ihn doch ab. Wovor schreckst du denn da noch zurück, Margit? Mit dir hat man so viel Schlimmes Habe ich zwei Seiten voll Brief geschrieben, zwei Seiten, und habe nicht abgeschickt. Dann ist, glaube ich, der nächste Schritt, einen solchen Brief abzuschicken. Wobei ich gar nicht glaube, dass du den zwei Seiten schreiben musst. Schreib denen ganz einfach, dass du mit denen nie wieder in ihrem ganzen Leben was zu tun haben möchtest. Ja, ich habe das alles, weißt du, aufgeführt und alles der Orte, was da war. Habe alles aufgeschrieben und genau geschildert, was los war. Liebe Margit, also, erster Schritt. Macht eure Wohnung zu vor diesen Leuten, dass die nie wieder reinkommen. Sagt dein Mann das, schreibt ihnen einen Brief, die betreten nie mehr eure Wohnung. Nie mehr wird ein Fuß über die Schwelle gesetzt. Ach du, das ist so leicht gesagt. Ja, aber es muss ja mal irgendwas passieren. Oh, ich habe eine Angst, dass sie wieder vor der Tür stehen. Das Zweite ist, dass du jetzt gleich mit Elke reden wirst. Und dann möchte ich dir wirklich ganz dringend ans Herz legen, wenn du es auch nicht sofort machst, aber vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, dass du für deinen Mann auch, für eure Ehe, dass du was unternimmst, dass du zu jemandem hingehst, um eure Ehe und dein Leben endlich vielleicht wirklich mal schön zu gestalten. Und dass ich mich nicht mehr so schämen muss vor meinem Mann. Ja, ganz viele Dinge. Und dass du das aus dem Kopf rauskriegst, dass du mal entspannt leben kannst, dass du dich mal freuen kannst und mal glücklich sein kannst. Und nicht nur den Schatten der Vergangenheit immer zu mit dir herumträgst. Das habe ich da jede Nacht, wenn ich die Augen zumache. Glaube ich. Jede Nacht. Du weißt, wie das geht. Du legst jetzt auf. Ja. Die Elke ist frei, das sehe ich gerade. Und sie wird dich sofort zurückrufen, Margit. Oh, ich bin fix und fertig. Deswegen kannst du jetzt wirklich in Ruhe auch nochmal mit der Elke sprechen. In Ordnung? Alles klar. Und ich sage nochmal, das war schon ein erster Schritt, dass du hier angerufen hast. Finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt muss es auch weitergehen. Ich hoffe, dass mir geholfen hat irgendwo. Ja. Ich hoffe es. Margit, ich drücke dir Daumen. No, tschüss. Schönen Gruß an deinen netten Mann. Ja, aber... tschüss. Amen. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Mike. Und Mike ist 26. Ja, hallo. Mike, schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema ist Gewalt in der Partnerschaft. Konkret, letzten Donnerstag habe ich meine Freundin wieder mal geschlagen. Und die Auslöser dafür sind eigentlich immer sehr unbedeutende Bemerkungen von ihr. Und zum Beispiel? Ja, in dem Fall war es einfach so, ich war im selben Haus, wohnt ihre Schwester und der Schwager, und ich gehe ansonsten eigentlich nie weg. Und just an diesem Abend bin ich halt hochgegangen, war bei denen und habe was getrunken, kam dann einigermaßen spät nach unten. Und das ganze letzte Dreivierteljahr war es eigentlich so, ich saß unten, sie schlief regelmäßig ein, ich war allein. Jetzt keine lange Einleitung. Was hast du gesagt? Was hat sie gesagt und worauf? Ich kam runter und bekam dann als Bemerkung, wie ich fand, in einem barschen Ton, warum lässt du mich so lange allein? Was soll das? Mhm. Was hast du denn genau gemacht? Zunächst, ich hatte mir was zu essen geholt und habe dann zuerst ein Stück Leberwurst nach ihr geworfen und dann kam noch irgendeine Bemerkung von ihr und ich muss ehrlich sagen, aufgrund dessen, dass ich oben was getrunken hatte, wo ich glaube, das spielt wahrscheinlich auch nochmal eine ganz starke mhm. Rolle, der Alkohol, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, was anschließend passiert ist. Auf jeden Fall, im Endeffekt war es so, ich saß auf ihr drauf und habe ihr links und rechts immer wieder eine gegeben. Du saßt sogar auf ihr drauf? Ja. Und hast dir links und rechts immer wieder eine gegeben? Ja. Wie viele denn? Wie viel Mal? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist es so gewesen, sie sagt einfach nur, ich hatte totale Angst vor dir, ich kann so nicht weitermachen. Du warst ein vollkommen anderer Mensch, als du normalerweise bist. So, dieses ist jetzt das wievielte Mal passiert? Also in dem krassen Ausmaß das zweite Mal. Aber im kleineren Ausmaß schon öfter. Das kleinere Ausmaß heißt eigentlich, dass ich extrem laut werde und sie vielleicht wegstoße oder so. Mhm. Also, aber dass ich so extrem auf sie losgehe, das zweite Mal. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt ungefähr seit einem Vierteljahr. Mhm. Nun sagst du, erzählst du das ja schon mit einer Stimme, die mir sagt, dass dir das, irgendwie peinlich ist. Ja, ist es mir auch. Mhm. Was für eine Konsequenz ziehst du denn dann aus dir, aus dem Verhalten? Ja, ich muss auf jeden Fall was dagegen tun, weil so kann es nicht weitergehen. Weil ich denke mir, dass ich die, ich sage jetzt mal, Empfindlichkeit für solche Bemerkungen oder sonst irgendwas und auch die Aggressivität in mir habe, das weiß ich schon seit längerem. Bist du denn bei anderen Menschen auch so drauf, bei Männern auch so drauf, wenn es Auseinandersetzungen gibt, dass du da zuschlägst? Nein. Nein? Nein. Du schlägst also nur Frauen, wenn? Ja. So einer bist du? Mhm. Mhm. Hast du früher schon mal Frauen geschlagen? Nein. Mhm. Wie erklärst du dir das denn? Du denkst ja hoffentlich ein bisschen über dich nach auch. Ja, natürlich. Und das Problem ist, die Erklärung habe ich nicht. Mhm. Was sagt denn deine Freundin jetzt? Ich wundere mich ja, dass deine Freundin noch bei dir ist. Ich hätte dir den Laufpass schon gegeben. Was? Ist sie da im Hintergrund? Ja. Gib sie mir mal. Ja. Hallo Domian. Mit wem spreche ich? Ja, hallo, mit der Heike. Heike. Ja. Das ist ja sehr krass, was... Ist auch sehr krass und ich habe mir auch schon jetzt beim letzten Mal überlegt, ich kann das nicht mehr. Mhm. Und irgendwie, ich muss weg und aber irgendwie, ich weiß nicht, alles andere läuft so toll. Mhm. Wir verstehen uns super, also ich sag mal... Du sagte ja gerade, er weiß gar nicht, wie lange er da auf dir saß und dich geschlagen hat. Du also weißt es war wahrscheinlich. Extrem lange. Also und es war auch nicht nur einmal, es kam dann wieder, dann rennt er weg, dann zog er sich die Jacke an, wollte raus, kam aber wieder, dann hat er mich in den Haaren gerissen und hat er in dem Moment, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Es ist so, dass ich denke, jetzt sag nur nichts noch was Falsches, sonst passiert wer weiß was. Mhm. Ja? Und ich will ihn dann nur beruhigen und... Wann war das genau? Wie lange ist das her? Jetzt am Donnerstag. Am Donnerstag. Mhm. Hast du nicht jetzt permanente Angst, mit dem Mann zusammen zu sein? Ja, ich war die erste Nacht auch nicht da und die zweite auch nicht. Mhm. Was ist denn für dich jetzt eine Zukunft, eine Perspektive? Wie soll das jetzt weitergehen? Ja, das weiß ich eben nicht. Ich meine, sonst läuft alles so toll und daran hält man irgendwie fest. Gut, Heike, was heißt schon sonst? Ne? Macht so etwas denn nicht alles kaputt? Ja, im Endeffekt schon. Im Endeffekt schon. Aber es sei denn, ich möchte gleich gerne mit ihm nochmal reden. Mhm. Es sei denn, er ist jetzt bereit, irgendetwas ganz Drastisches mit sich und seinem Leben zu machen. Ja, das muss auch passieren. Hast du nicht einen unglaublichen Hass auf den? Ja, was heißt Hass? Im Endeffekt nicht mehr. Ich bin also auch so ein Typ, ich bin eigentlich gar nicht so nachtragend, selbst wenn es um sowas geht. Mhm. Da denke ich manchmal auch, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und ich höre hier immer wieder, Heike, dass Frauen oftmals viel zu viel hinnehmen. Ja. Und ich sitze dann hier und höre die Horrorgeschichte schlechthin und frage die Frauen, warum bleibst du bei dem? Ja. Und ich meine, das ist bei euch ja jetzt schon ein schlimmer Anfang von einer vielleicht üblen Entwicklung. Ja, da denke ich natürlich auch dran. Man hat schon vorher Zukunftspläne geschmiedet und will eigentlich die Zukunft verbringen zusammen und dann kommt dann aber sowas dazwischen. Mhm. Das wirft natürlich einen Keil. Was forderst du von ihm? Hast du ihm irgendwas gesagt jetzt, was geschehen soll? Ja, natürlich muss er drastisch daran was machen. Weil ich meine, jetzt haben es auch meine ganzen Familienmitglieder mhm. mitgekriegt, weil ich es nicht mehr alleine mit mir rumtragen konnte. Mhm. Meine Schwester, meine Mutter, jeder weiß davon. Und ich denke mal, sobald es so weit kommt, und da muss jetzt was passieren. Hat der Alkohol einen großen Einfluss auf sein Verhalten? Schon. Mhm. Also es wird schon schlimmer dadurch. Ja, eigentlich mhm. schon, muss ich jetzt mal sagen. Also Heike, alle Liebe in Ehren. Ja. Ich finde, dass du dem, ich sage es dir jetzt so ganz, ganz klar, weil wenn ich mich in deine Lage versetze, ich würde dem Typ, dem Mann, dem Mike, nur eine Chance geben, wenn er glaubhaft versichert und beweist, dass er etwas verändern will. Und darüber würde ich gleich gerne mit ihm nochmal reden. Ja. Ich hoffe es auch so. Weißt du, der ist auch, ich bin eigentlich nicht so ein empfindlicher Typ. Ich sag mal, in einer Partnerschaft sagt man sich Sachen. Mhm. Da kommt immer mal was rüber. Das hängt von Launen ab. Von okay, aber Sachen. Man schlägt keine Menschen. Nein, und deshalb verstehe ich das auch nicht. Bei einer kleinen Bemerkung, wobei ich mir gar nicht viel denke, mhm. dass man so ausrasten kann. Mhm. Ich kann es nicht. Vielleicht bist du bisher viel zu freundlich und ja. umsichtig ja. mit ihm verfahren. Ja, das sagt er aber auch. Ich werde zu gutmütig. Mhm. Ne? Den Eindruck habe ich jetzt auch, während ich mit dir rede. Ja. Muss ich auch von mir sagen, weil ich bin noch nicht mal ein Typ, der so provoziert oder irgendwas mhm. auf die Spitze treiben will, ist gar nicht so. Du würdest aber immer noch sagen, ich liebe den, ich liebe den Mike. Ja. Mhm. So Heike, jetzt gib ihn mir mal nochmal und lass es nicht noch ein einziges Mal mit dir geschehen. Nein, setze ihm ein Ultimatum, wenn es noch einmal vorkommt, ist unsere Beziehung definitiv zu Ende. Ja. Gib's ihm mir nochmal? Ja, alles klar. Ne? Tschüss Heike. Danke dir. Ja, hallo. Mike. Ja. Also, ich will erstmal sagen, dass du eine sehr, sehr nette Freundin hast. Ja. Die fand ich gerade sehr sympathisch. Mhm. Und ich finde auch natürlich bemerkenswert, dass du von dir aus jetzt hier angerufen hast und dieses erzählst. Du könntest ja ganz selbstherrlich jetzt da sitzen und sagen, ich bin halt so und ich mach's ab und zu und damit ist es halt. Ich finde, du müsstest, hast du gerade mitgehört, was wir geredet haben? Ja. Ja, ich finde, du müsstest jetzt ganz schnell die Notbremse ziehen. Das heißt, erstmal kein Alkohol die nächste Zeit. Ne, wenn dieses etwas in dir verändert, zu verändern scheint, mhm. dann musst du zu einem Psychotherapeuten gehen. Du musst zu einem Psychotherapeuten gehen, Ausrufungszeichen. Du musst mit irgendjemandem Menschen an dir arbeiten und rauskriegen... Ja, wenn ich dich unterbrechen darf, den Schritt habe ich schon getan. Ich habe für kommenden Mittwoch schon einen Termin. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist ein Beweis auch für mich, dass du dich verändern möchtest. Weil ich sag mir auch, jetzt unabhängig davon, wie das jetzt mit Heike und mir weitergeht, mhm. das Problem ist einfach, es steckt nur drin. Mhm. Ja, und klar. Ja. Ich würde es in jede andere Beziehung, natürlich, die dann käme, mhm. weitertragen. Mhm. Und das kann es nicht sein. Also du hast einen Termin, das ist schon mal ausgesprochen gut. Finde ich wirklich beachtenswert. Liebst du Heike? Ja. Ja. Und du möchtest auch sehr gerne mit ihr zusammenbleiben? Ja, mhm. unbedingt. Dann tu was dafür. Du hast den ersten Schritt unternommen, finde ich gut. Arbeite mit dem Psychologen, leg dich da ganz offen auf den Tisch. Mhm. Ne? Rede nicht um heißen Brei rum, sondern sag alles, was zu sagen nötig ist. Sicher. Also, und hab im Sinn, ich hoffe, dass die Heike sich auch so verhalten wird, wenn das noch einmal vorkommt, dann war es das zwischen euch beiden. Ja. Und zu Recht auch, ne? Dessen bin ich mir bewusst. Also, ich meine, ich kann nur immer wieder sagen, ich meine, auch wenn ich das bei dir oft genug höre, mhm. wenn andere Leute darüber erzählen, ich kann mich nur noch an eine Sendung erinnern, da war jemand da aus Österreich, der erzählte, dass Frauen provozieren. Mhm. Aber das ist kein Argument. Mhm. Nein, natürlich nicht. Natürlich und nicht. Ich sehe es eigentlich auch so und ich verstehe mich selber nicht. So, du gehst zum Psychologen nächste Woche. Mhm. Ich wünsche dir dafür und dabei viel Erfolg. Danke. Dass du dich in den Griff bekommst und dass ihr eure Liebe auch wieder richtig leben und lieben auch könnt, alles. Dankeschön. Hm? Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. 1:34 Uhr und 45 Sekunden. Und jetzt machen wir ein Päuschen. Nur 35 und 46 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute könnt ihr euch wieder bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0180 5678 111. Und wer von euch nicht nur anrufen will und sich mit mir am Telefon unterhalten möchte, sondern mich direkt mal treffen möchte, um unter vier Augen zu reden, vis-à-vis. Nächste Woche Freitag, am 12. März, besteht dazu die Möglichkeit, hier in Köln. Wir bauen mitten in Köln, im Herz von Köln, am Rudolfplatz, ein Domian-Studio auf. Und da könnt ihr ganz einfach hinkommen, zu mir in einen Studiokomplex hineinmarschieren, euch mir gegenübersetzen, euch hinsetzen und wir unterhalten uns ganz einfach miteinander über genau die Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Das Ganze wird im WDR-Fernsehen, so wie jetzt hier auch, übertragen und im Radio bei 1 Live. Domian Extra heißt diese Sendung. Nächste Woche Freitag, 12. März, Köln, Rudolfplatz, 0 Uhr geht's los, von 0 Uhr bis 12 Uhr in Köln auf dem Rudolfplatz. Ramona, 21. Ja, hallo Domian. Hallo Ramona. Erstmal ein Lob zu der Sendung. Ich bedanke mich herzlich. Okay. Eigentlich fast jeden Abend, ne? Hey, eine Stammzuschauerin. Also mein Thema, besessen nach Sex. Sexsüchtig halt, ne? Du bist sexsüchtig? Ja, kann man schon so sagen, ja. Mann. Also ist schon wie so hingereift, sag ich mal so. Was? Ist schon so hingereift. Ist schon so dahingereift. Ja. Also, Erzähl uns alles. Was? Erzähl uns alles. Ja, ich erzähl alles. Also, ich bin mit einem Freund zusammen, seit 5 Monaten. Mhm. Und es ist so gewesen, damals, oder sagen wir am Anfang, fast jeden Tag. Mhm. Aber es ist jetzt so, dass es er braucht es jeden zweiten, dritten Tag. Mhm. Und ich bin so, vielleicht bin ich auch zu jung, ich weiß nicht, erst 27. Mhm. Ich brauche es also mindestens einmal. Und das ist wahrscheinlich nicht zu viel verlangt. Also in dem Alter, in dem hohen Alter von 27 lässt das schon so ein bisschen nach. Also das, also bei 2 Monaten, da musst du eigentlich mal sagen, ist doch echt zu wenig, oder? Da reicht dann so einmal im Monat schon mal aus. Nein, jeden zweiten, dritten Tag, ne? Ja, ja, ich hab's schon verstanden. Also das ist, ich weiß nicht, aber ich finde das schon wenig. Also er müsste seine ehelichen Pflichten jeden Tag mindestens einmal erfüllen. Ja, ich brauche das halt. Und du armes Ding bist dann völlig unbefriedigt. Und ja, ich muss es halt. Ich muss mich halt anderweitig. Was heißt anderweitig? Nein, mit anderen Männern? Ich befriedige mich dann selber. Und also du bist ich krieg auch während des Sexes an sich keinen Orgasmus. Wie kommt das denn? Macht er es nicht gut mit dir? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das war noch nie eigentlich. Ich hatte auch schon ein paar Männer und es gibt auch, glaube ich, sehr viele Prozentzahl an Frauen, die keinen Orgasmus beim eigentlichen Sex bekommen. Gibt es, aber traurigerweise, ne? Ja, schade. Ich weiß es nicht, wenn ich mir das selber mache, ist alles okay, aber der Kitzler ist da oben und das und der eigentliche Sex, das läuft ja ein bisschen anders. Dann mach's dir doch mal selber in seiner Anwesenheit. Hab ich, machen wir. Nutzt nichts. Doch, ich kriege, wenn ich mir selber mache, kriege ich. Dann schon. Und das kann man nicht dann mit einem anderes Gefühl. Ja, und das kann man dann nicht miteinander verknüpfen. Also, dass du erstmal mit dir selbst in seiner Anwesenheit dich beschäftigst und dass er dann quasi dazukommt und. Bei uns ist es so, während der Sex ist. Zum Beispiel, wenn ich unten liege und er, nennt man die Stellung, weiß ich gar nicht, ich liege auf dem Bett und er hockt am Bettrand und er hockt halt auf dem Teppich. Ne? Teppich, Bettrand. Also Stellung weiß ich jetzt nicht, wie man die nennt. Ich sitze am Bettrand und er kommt halt von vorn und kniet. Ja. Und dann mache ich es mir selber mit meinen Händen und er ist in mir. Und dann kriege ich auch einen Orgasmus. Und das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Ja, immerhin, das ist ja schon mal ein Weg, ne? Ja. So das Problem auch, wenn ich ihn oral befriedige, dass er halt auch keinen Orgasmus gekriegt hat bei anderen Frauen bisher und bei mir auch nicht. Das ist, ja, das ist halt so. Er kommt dann nicht zum Höhepunkt. Wenn du ihn oral befriedigst? Ja, bei, auch bei keiner Frau vorher. Ja. Er sitzt auch neben mir, weil... Hallo, Jörg. Hi. Ja, wie heißt er? Er heißt Dennis. Dennis. Ja, er ist auch, ich sag mal, wir reden ganz offen darüber, aber es ist schon ein bisschen deprimierend, muss ich ehrlich sagen. Also ein Problem ist natürlich wirklich, vor allen Dingen, ja. Er scheint ja sehr offen darüber zu reden, wenn er jetzt auch da neben dir sitzt, wenn er einfach weniger Bock hat. Ja. Das ist einfach ein Problem. Gib ihm mal eben. Ja, okay. Hm? Moin Jürgen. Moin. Ja. Dennis, also ihr redet da ganz offen, ne? Wir reden ganz offen. Ganz offen. Wie erklärst du dir das, dass du nicht jeden Tag Bock hast? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also sie will immer, sie macht auch Striptease, alles Mögliche und geht mir immer an die Hose. Und selbst wenn sie schon an die Hose geht oder so, sag ich schon immer, lass das sein und ich will jetzt nicht und ist unangenehm und weiß ich nicht. Jürgen, ja. Keine Ahnung. Wann, also in welchen Abständen bist du denn dann aber doch wirklich richtig scharf? Richtig scharf. Mhm. Also einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Also wenn das abstimmt, wenn sie jetzt mal wegen ihre Periode hat und die ist zu Ende, in der Periode treiben wir es nicht, und die ist dann zu Ende, dann bin ich auch schon so weit, dass ich richtig scharf bin. Dann ja. War das bei anderen, wie alt bist du? Ich bin 27. Ja, genau, 27, genau. Hat sie gerade gesagt, ja. War das immer schon so, wenn du mit in Beziehung warst, dass du nicht sexuell so sehr aktiv warst? Nee, das war also bis vor 2 Jahren, 3 Jahren noch anders. Da waren die Frau eher so, die gesagt haben, ich will nicht so. Mhm. Weiß ich nicht, ob das nun abgeerbt ist von den Frauen oder sowas. Ist es denn so, dass du die Ramona schon sehr begehrst und sehr attraktiv findest? Doch, das ja, ich liebe sie ja, und sicherlich. Du sie auch sexuell sehr anziehend findest? Ja, das schon, aber ich kann nicht immer auch, wie gesagt, oral oder sowas. Ich bin noch nie zum Höhepunkt gekommen beim Oral. Das finde ich auch sehr kurios, muss ich sagen. Wenn du eine Frau, wenn du einen Menschen sehr liebst und er das bei dir macht. Ich hatte vorher auch schon eine 5-jährige Beziehung und da hat das auch nie geklappt bis zum letzten. Keine Ahnung. Wenn ich mir das selber mache, ja. Dann ja. Aber ich onaniere ja auch selber mal, ne, dann passiert es schon. Ich hab selber schon onaniert. In letzter Zeit nicht mehr so oft. Also bin ich eigentlich ausgereift. Du brauchst auch gar nicht dann, ne? Das ist ja, du musst die Kräfte ja aufsparen für Ramona. Ja, ne? Das schon. Ja. Nein, ich habe ja gerade gesagt, vor eigentlich oder zwischendurch, wo ich keine Frage habe. Ja, ich hab's schon verstanden, ja. Dann, wenn ich mir das selber mache, dann ja, dann passiert's. Nur wenn. Aber du kommst durchaus zum Orgasmus, wenn du mit Ramona schläfst. Ja, dann ja. Es geht nur oral, funktioniert's nicht. Oral funktioniert's nicht und ich will auch nicht immer und zum Beispiel heute will sie auch wieder und ich habe keine Lust. Was mach ich jetzt? Also, das ist ein Problem, was ich fast für nicht lösbar halte. Wenn man einfach, es gibt einfach Menschen, die nicht so viel Bock auf Sex haben. Und es gibt Leute, die einfach völlig jeck in der Birne sind, ne? Und das sehr oft haben wollen, ständig haben wollen. Ja, ich hatte das bei in deiner Sendung ja auch schon mal gesehen, ja. Da ist einer gewesen, der onaniert bis zu 10 Mal am Tag. Oder ja, so. Das ist dann aber schon ein bisschen sehr, schon das fast pathologisch. Ne? Ja. Und weil sie ja heute auch wollte, da hat sie ja auch gedacht, Mensch, jetzt rufe ich einfach mal bei Jürgen an. Mal Jürgen, ob Jürgen da vielleicht einen schlauen Rat weiß. Aber Jürgen weiß auch nicht, wie er Dennis jeden Tag scharf machen könnte für Ramona. Ja. Also bist du sehr beruflich sehr abgelenkt, dass du da nicht so... Freiraum hast? Ich habe eigentlich nur einen Halbtagsjob. Ach so. Das heißt, das ja, ich habe morgen übrigens wieder eine Vorstellung für einen richtigen vollen Job, aber... Drücken wir dir die Daumen. Nee, das haut da irgendwie, daran liegt's nicht. Also du findest Ramona toll, du liebst Ramona und du möchtest auf jeden Fall auch mit ihr zusammenbleiben. Ja. Und mehr ist einfach nicht rausholbar als ja, jeden dritten Tag oder ja, so. Ja, möchte ich schon, aber ich fühle mich da auch schon ein bisschen älter, wenn ich sage, nee, ich will nicht und mehr so 40, zwischen 40 und 50... Und weiß ich auch nicht. Sag ja mal nichts über die 40-Jährigen. Du sprichst gerade mit so einem. Ja, du bist 40. Ja, 41 schon. 40, ja. Ja. Und bei dir im Sex, da klappt das immer noch. Ja, wie oft machst du das eigentlich? Also, ich kann das gut verstehen, dass man nicht vielleicht jeden Tag oder dreimal am Tag, aber ich kann nicht feststellen, dass je älter ich werde, da irgendwie die Lust nachlässt. Eigentlich stabilisiert sie sich oder es wird sogar noch stärker. Ja, weiß ich auch nicht. Also bei mir war es nie so. Ich hatte schon, wie gesagt, ich habe auch schon 2 Kinder und mit der 5-jährigen Beziehung und da war es anders. Da wollte ich mehr und die Frau weniger. Mhm. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also, Dennis, gib mir die Ramona nochmal. Ich übergebe sie dir. Ja, also sieh mal zu, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ne? Boah, sieh mal zu. Ich muss immer arbeiten. Danke. Schönen Abend noch. Ja, Ramona. Ja, hallo. Also du liebst ihn auch, ne? Ja, klar. Ja, also, ihr müsst ja irgendeinen Mittelweg finden. Ja. Da musst du halt ein bisschen mehr onanieren, ja, anders geht's doch nicht. Schon mal, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich hatte mal ein Erlebnis mit zwei Männern und das war sehr toll. Mhm. Und ich muss sagen, da war ich völlig befriedigt. Völlig. Ich glaub, eine Woche. Wie wäre es denn, wenn ihr beiden Hübschen mal in einen Swingerclub gehen würdet? Nein, also nein. Nicht. Was nicht? Da muss ich auch mal ansprechen. Ja, ja, auch mit den Swinger. Ja, nee. Nein, Quatsch, da macht jetzt Quatsch. Nee, Swingerclub, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht verstehen, dass die Menschen, da kann ich mich jetzt mal aufregen, wenn ich das in den Talkshows sehe, ne? Okay. Swingerclub verstehe ich nicht, dass die Menschen mit den Gefühlen spielen an sich und in der Partnerschaft. Ich kann das nicht, wenn ich meinen Freund sehen würde, dass er eine andere küsst. Mhm. Da kann ich gar nicht. Also für dich wär's. Deswegen sind die anderen Leute für mich wirklich bescheuert, muss ich ehrlich zugeben. Ja, okay. Vielleicht kann man da nicht so drüber urteilen. Es gibt sicher Leute, die da auch einen Weg für sich gefunden haben, das hinzukriegen. Aber es wäre nicht möglich, dass ihr vielleicht noch einen zweiten Mann euch dazu ausguckt. Das hat alles mit Fremdgehen und. Das habe ich Fremdgehen. Also, dann gibt es nur einen Weg, Ramona. Ich mach's mir selbst. Du musst es ja ab und zu selbst machen und genieß es, wenn du mit deinem Freund zusammen bist. Es ist ja auch, ehrlich gesagt, es ist wirklich schöner, wenn man es jeden zweiten, dritten Tag macht. Na siehst du. Also man es jeden Tag macht. Ja, siehst du. Trainier doch mal einfach so, dass du die Finger auch von dir lässt. Ja, und ich muss da auch immer rumspielen. Hey, du spielst mal einfach jetzt nicht rum. Das was ist meinst so du? Süß, was meinst das du, so wie, süß, was meinst du, wie schön das ist, wenn du dich dann aufgespart hast für ihn, für deinen Freund, für Dennis. Schön die Finger da unten weglassen, nur zum Duschen und Waschen. Ach. Ihr beiden Herzen, ich bin ganz optimistisch, dass ihr das hinbekommt. Okay. Ja? Okay. Und ich wünsche dir auch in der Zukunft viel Glück. Wann hattet ihr, das ist ja nett von dir, wann hattet ihr das letzte Mal Sex miteinander? Gestern. Und jetzt lässt du mal den armen Dennis in Ruhe. Oh. Ne? Bis zum Wochenende. Dennis, nee. Dennis, ist das ein Wort? Nee, Alter, also mit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das nee, geht. Also doch, drei, vier Tage, nee, das schaffe ich doch, nicht. Doch, bis Samstag. Nein, das schaffe ich nicht. Doch. Nee, das Samstag wollen wir eine Disco und danach, das haut denn eh nicht hin. Also du willst mir das jetzt nicht versprechen hier? Doch, einmal, nur zum Training. Du versprichst es jetzt vor Millionen von Menschen, dass du Dennis bis Samstag in Ruhe lässt. Da muss ich mal jeden Tag selber machen. Das ist ja anstrengend. Und dann gibt es ein Fest am Wochenende, okay? Wir werden alle an euch denken, Samstagnacht. Okay. Ramona. Okay. In diesem Sinne. Weißt du, was du mein Geschön? Ja, vielleicht. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Bianca, 25. Ja, grüße dich. Meine Liebe. Ja. Was ist das Thema? Ja, ich habe meinen Bruder nach 18 Jahren wiedergefunden. Nach 18 Jahren? Mhm. Das heißt, du bist jetzt 25. Ja. Wir rechnen 18 Jahre zurück. Wie alt warst du da? 7. 7? Mhm. Und warum hast du deinen Bruder mit 7 Jahren aus den Augen verloren? Mein Bruder wurde adoptiert, als er 4 war. Mhm. Er wurde also meiner Mutter weggenommen. Und du bist bei deiner leiblichen Mutter aufgewachsen? Nee, um Gottes Willen, nein. Ich bin mit einem halben Jahr weggekommen zu meiner Großmutter. Mhm. Ja, und er kam halt mit 4 weg. Mhm. Und warum hat man ihn weggenommen von der Mutter? Ja, meine Mutter hat ihn Erbrochenes wieder essen lassen. Mhm. Unter anderem. Und das Jugendamt wurde eingeschaltet. Wie hat man das rausbekommen? Meine Großmutter hat das gemeldet. Mhm. Ja, sie hat viel geschlagen. Mhm. War auch ein Punkt. Naja, und sie war halt Rabenmutter auch 3. Mhm. Du hast die gar nicht, du hast keinen Kontakt mit ihr gehabt damals? Doch, teilweise. Also sie hat mich ja abgegeben. Mhm. Sie hat mich danach wieder besuchen wollen. Allerdings kam der Kontakt nie richtig zustande. Sie wohnt mittlerweile eine Straße von mir entfernt. Mhm. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr oder kaum noch. Nur das Nötigste. Also du bist quasi richtig aufgewachsen bei deiner Oma, das war deine Mutti, das war der Ersatz dafür. Genau. So, jetzt ist der Kleine damals adoptiert worden und ihr, das heißt du und deine Großmutter, haben ihn aus den Augen verloren. Richtig. Und wie kam das jetzt, dass ihr euch wieder getroffen habt? Ja, ich habe mich vor 10 Jahren ans Jugendamt gewandt und ja, die haben mir gesagt, sie kümmern sich drum, ich sollte mich nicht weiter melden. Das klappte natürlich nicht. Und jetzt zu guter Letzt habe ich mich an die Arabella-Redaktion gewandt. Mhm, und die Redakteurin hat dann mit mir versucht, eine Lösung zu finden. Die kam allerdings auch nicht weiter. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, er wurde in Berlin adoptiert. Ja. Ich schreibe an den Senat. Ja. Das habe ich getan. Und habe da einen Brief für ihn beigelegt mit meiner Adresse. Mhm. Und heute Abend oder gestern Abend um 8 Uhr bekam ich einen Anruf. Und mein Sohn sagte, da ist ein fremder Onkel dran. Mhm. Ja, und als wir ans Telefon gingen, da sagte er halt, hallo Bianca, hier ist dein Bruder Thorsten. Das ist ja irre, das ist ja ganz frisch noch. Das habe ich gerade am Anfang gar nicht so realisiert, dass es gerade vor ein paar Stunden erst passiert ist. Ja. Du musst ja noch im positiven Schock stehen eigentlich. Ich bin innerlich völlig aufgewühlt. Ja, Mensch, was redet man dann, wenn man jemanden so lange nicht gesehen, gehört hat? Was sagt man dann am Telefon? Ich sag mal, ich habe ihn sofort gefragt, wie groß er ist und wie er aussieht. Ja. Er sagt, er sieht mir ähnlich, weil er hat ein Bild von mir. Das habe ich dabei gelegt. Das hast du dabei gelegt, ja. Mhm. Und ich hatte so viele Fragen, die habe ich mir mal vorgenommen, ihn zu fragen, wenn ich ihn mal sehe. Ja. Mir fiel nichts ein. Das glaube ich. Das glaube ich aber wirklich. In dem Moment ist man völlig perplex, ne? Ja, ich war völlig fertig. Ich habe auch geheult wie ein Schlosshund. Wie lange dauerte das Telefonat? Ungefähr eine Stunde, 20 Minuten. Doch so lange? Ja. Mhm. Hat er denn dann von sich aus ein bisschen was erzählt? Ja, ich musste ihm ja alles aus der Nase ziehen. Mhm. Also, aber er war wahrscheinlich genauso aufgeregt wie du, ne? Ja. Ja. Ich meine, er hatte mir Vorwürfe machen wollen, dass ich so spät angefangen habe zu suchen. Ich konnte ihm nicht begreiflich machen, dass ich keine Rechte habe als Schwester, ja? Aber er hätte dich auch suchen können. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Nur wusste er, dass ich selbst nicht bei meinen Eltern groß geworden bin. Mhm. Und da er wusste, dass ich denselben Weg irgendwo gegangen bin wie er, wollte er mich nicht belasten damit. Er hat ja Vorwürfe gemacht. In all der Freude kamen dann doch so kritische Töne auch noch. Ja, kam doch schon. Das hatte man schon rausgehört. Mhm. Dass er sagt, du hättest mich früher suchen können. Und er selbst hat die Adresse von meiner Mutter und traut er sich wohl nicht so richtig daran. Mhm. Das Schlimme ist, er will sie jetzt kennenlernen. Ich hoffe, dass er dich erstmal kennenlernt. Er will mich auch kennenlernen. Wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen irgendein Wochenende treffen. Ja. Mal ganz alleine, ohne Kinder, ohne alles. Ja. Ja, und dann irgendwann will er an die Mutter ran und da habe ich wahnsinnige Angst vor. Warum? Meine Mutter ist, ich sage jetzt einfach mal, eine Schlampe. Mhm. Das sieht man an der Ordnung, das sieht man an der Hygiene. Mhm. Aber lass ihn doch diese Mutter so kennenlernen, als Schlampe, als Rabenmutter, wie du es gerade ausgedrückt hast. Habe ich nichts gegen, nur ich habe Angst, dass das Bild auf mich fällt, weil ich die Tochter bin. Warum? Dass er diese beiden Personen nicht auseinanderhalten kann, ja. Also wenn er das nicht auseinanderhalten kann, hat er, gelinde gesagt, einen Schuss in der Birne. Ja, ist richtig. Also das hat ja dann überhaupt nichts miteinander zu tun. Du bist ja genauso Opfer dieser Mutter, wie er Opfer dieser Mutter ist. Ja, das und hat wenn, er. Und wenn du deine Oma nicht gehabt hättest, dann wärst du, wer weiß wo, gelandet. Richtig. Ne? Mhm. Ja, und mit dem Treffen, also er wohnt jetzt fast 400 Kilometer von hier. Aber ich denke mal... Achso, er lebt nicht in Berlin im Moment. Nee, er ist in Berlin adoptiert worden und ist dann nach Westdeutschland gekommen und wohnt jetzt in Bruchsal. Und naja, aber das ist kein Problem. Aber sehr nett, das heißt, der Berliner Senat hat das arrangiert quasi, ne? Die haben den Adoptiveltern diesen Brief zukommen lassen. Mhm. Meine Angst war, dass er noch gar nicht weiß, dass er adoptiert ist. Mhm. Allerdings ist er mit 4 ins Heim, mit 6 adoptiert und die haben ihm sofort gesagt, was Sache ist. Mhm. Er wusste also, dass er eine Schwester hat. Und hatte auch hinterher gesagt, er hat sich wahnsinnig gefreut, dass ich diesen Schritt getan habe und dass er mich jetzt hat. Was ist denn eigentlich mit eurem Vater? Der steht bei der Mutter unterm Pantoffel, der traut sich überhaupt nichts zu sagen. Leben die noch zusammen, die beiden? Ja, die sind zweite Mal verheiratet. Mhm. Und meine Großmutter ist mittlerweile in einem Seniorenheim und dadurch habe ich auch ein bisschen Kontakt zu den beiden. Mhm. Und mein Halbbruder wohnt auch noch bei den beiden, sonst wäre da gar nichts mehr. Verachtest du diese Leute, deine Eltern? Ja. Ja. Ja. Denn meine Mutter lügt mich heute noch an, wenn es darum um diesen Grund geht, warum ich abgegeben worden bin. Die Sache mit meinem Bruder halt. Ich habe hier vom Gericht habe ich hier Schreiben liegen, wo alles drin steht, dass das schon ein Gewaltverbrechen war. Ich weiß, was ich für Schläge einstecken musste. Und sie hat mich dann. Ich habe mit 13 meinen Mann kennengelernt. Mit 13 Jahren schon. Ja. Mhm. Und ich sag mal, sie hat während meiner Konfirmation hat sie mich als die schlimmsten Schimpfwörter hat sie mir in den Kopf geworfen und wollte mir immer diesen Mann ausspannen und hat uns immer irgendwelche Knüppel zwischen die Beine geworfen. Jetzt sind wir 12 Jahre zusammen, aber... Wie alt warst du, als du endgültig zu deiner Oma gegangen bist? Halbes Jahr, 6 Monate alt. Ja, ganz, ganz jung. Also. Aber die Mutter hatte immer noch so Kontakt da, sodass sie da Knüppel euch zwischen die Beine werfen konnte. Ja, richtig. Sie ist irgendwann mal zurück hier in die Stadt gekommen, wo sie wohnen. Und... ja, ich habe irgendwann mal gesagt, naja, du kannst nicht verzeihen, aber du vergisst jetzt ein bisschen. Und da bin ich zu ihr hin und habe versucht, den Kontakt wieder ein bisschen aufzunehmen. Und dann kam halt die Geschichte mit meinem Mann. Mhm. Mittlerweile habe ich aber auch Verbot von meinem Mann, sie überhaupt zu kontaktieren. Also Bianca, ich freue mich für dich, dass du deinen Bruder gefunden hast. Ja, ich auch. Und hoffe, dass ihr euch verstehen werdet. und ja. zueinander finden werde. Und ich habe da mal keine Angst, dass er von der Mutter auf dich schließt. Mhm. Ich glaube, das ist eine ganz irrationale Angst. Die ja. sind überhaupt im Nichts begründet. Und wenn er es dennoch tun sollte, dann kannst du ihn auch vergessen. Aber ich glaube das nicht. Das ist, glaube ich, irgendeine tief verwurzelte Angst in dir, die sich jetzt so bemerkbar macht. Mhm. Also bis jetzt sind wir auf einer Wellenlänge ja. und verstehen uns super. Mein Mann ist, naja, nicht ganz so dafür. Naja, aber gebt dem Ganzen erstmal eine Chance. Trefft euch mal, vor allen Dingen, dass ihr euch alleine trefft, damit ihr euch richtig unterhalten könnt. Und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Bianca. Tschüss. Tschüss. Claudia, 32 Jahre alt. Ja, scheiße, ich bin dran, ne? Was hast du gesagt? Scheiße, ich bin dran? Ja. Wieso? Ein wunderbarer Anfang. Hallo, scheiße, ich bin dran. Ja, Claudia, ich muss so lange warten. Wie bist du denn drauf? Aber jetzt bist du ja dran. Ich bin gut drauf. Ja. Mhm. Also du hast jetzt lange gewartet? Ja. Bist völlig entnervt? Nö, geht so. Nein, aber guter Dinge. Ja. Und wir beide unterhalten uns jetzt. Ich hoffe. Ja, über was denn? Über SM. Über SM? Ja. Über Sadomaso? Ja. Du bist eine Sadomaso-Frau? Eher die Maso. Die Maso? Mhm. Auf was stehst du denn? Das ist nicht so. Wie, das ist nicht so? Fernsehtechnisch. Nicht so relevant. Doch, ich will es wissen. Was? Worauf ich stehe? Ja, das will ich wissen. Ich rede zum ersten Mal mit Claudia und jetzt muss ich das auch wissen. Jetzt bin ich ganz neugierig. Manu, auf ganz vieles. Nein, mein Thema ist eigentlich das, dass das ein bisschen gesellschaftsfähiger wird. Ja, aber da muss ich jetzt erstmal wissen, was denn da gesellschaftsfähiger wird. Und wir bleiben mal bei dir. Du bist eine nette junge Frau. Geht so. Und an deinem Beispiel erklären wir das jetzt mal. Und dann werden alle Leute mit einer Toleranzwelle, ein Toleranzruck durch Deutschland gehen und alle werden sagen, ist doch ganz normal. Also, auf was stehst du? Was magst du gerne? Ich bin etwas extrem. Hm, ich mag alles Extreme. Raus damit. Ich mag das gerne. Also ich habe Spaß dabei. Nein, Quatsch. Ich habe sexuelle Lust, wenn mir Schmerzen zugefügt werden. In dieser Richtung habe ich mir das schon beinahe gedacht, ja. Ja, das sagt ja auch das Wort. Wie magst du es denn am liebsten, dass man dir Schmerzen zufügt? Wenn ich dabei noch erniedrigt werde, auch noch. Mhm. Beschreib mir doch mal so eine kleine Szene. Eine Szene ist zum Beispiel, wenn mir... Scheiße. Nein, du lachst. Ich oute mich völlig. Egal. Wir sind unter uns hier. Nee, ist nur, klar. Nur nette Leute. Ja, ich sehe es auch gerade im Fernsehen. Ja, eben. Hi, du. Übrigens. Nein, wenn... Nee, diese Szene. Wenn... ich mich zum Beispiel hinknien muss. Mhm. Und... Vor einem Mann. Mhm. Mhm. Und was machst du dann, wenn du vor einem Mann kniest? Das, was er mir sagt. Wenn er sagt, leck mir die Stiefel, leckst du die Stiefel. Oh, ja. Das ist doch harmlos, ne? Das ist, ja, genau. Das mache ich aber auch. Mhm. Was ist denn schon extremer, was man dir befiehlt? Also mit Nadeln und mit Strom und sowas. Mit Strom? Mhm. Wenn er sagt, steck den Finger in die Steckdose, tust du es. Nee. Nee, das dann nicht. In der Steckdose bestimmt nicht. Da gibt es so kleine Apparate für. Ach, da gibt es kleine Apparate für. Ja. Ist es denn, in den kleinen Apparaten geht es da so hoch her wie in einer Steckdose? Ist der Strom da so stark? Nein. Nein, aber der Kinderkram, was du mir da erzählst. Nein, meine ich jetzt nicht ehrlich. Also, es muss dann schon so ein bisschen härter zugehen. Ja. Dürfen diese Männer dich dann auch schlagen? Ja. Ja. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. So wie man es kennt, mit einer schönen kleinen Peitsche. So wusch auf den Po. Meinetwegen auch dahin, ja. Oder wohin auch immer. Ja. Und man darf dich auch gerne beschimpfen währenddessen. Mhm. Du alte Schlampe. Du ja, Dreckschlampe. Weiß ich nicht. Nee, das finde ich scheiße, weil ich bin keine Dreckschlampe. Wie möchtest du denn beschimpft werden? Dass die, wie soll ich das ausdrücken, dass die, sag, ich kann das nicht sagen. Na, ein Wort, was dir besonders gut gefällt, was dich richtig scharf macht, wenn ein Mann so etwas Erniedrigendes zu dir sagt. Wenn die sagen, ich bin Ein Stück. Ein Stück. Mhm. Ein Objekt. Warum lachst du? Hör mal, Claudia, du Stück, du Stück. Jetzt ist Schluss hier. Die Sendung ist vorbei. Wir sind alle tolerant. Und wir sagen gerne jetzt im Chor zu dir, du Stück. Tschüss. Tschüss, Claudia. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema heimliche Vorlieben. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ich hoffe, dass wir pünktlich sind. Ich weiß es nicht genau. Aber so um 1 rum sind wir da. Kurz nach 1. Ciao.